In jüngster Zeit wurden das thailändische und das kuwaitische Vorbereitungskomitee für die Feierlichkeiten zum Tag des leuchtenden Sterns gebildet. Die Vorbereitungskomitees beschlossen, zum Tag des leuchtenden Sterns, Geburtstag von Genossen Kim Jong-il, bunte politische und kulturelle Veranstaltungen für die Würdigung seines heiligen revolutionären Lebens und seiner unsterblichen Verdienste wie Festmeeting, Seminar und Filmschau zu organisieren. Und am 20. Januar wurde in der spanischen Hauptstadt Madrid das Vorbereitungskomitee für die Feierlichkeiten zum Tag des leuchtenden Sterns gegründet.